Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, hallo Heckbeet. Hallo Maha. Heute ist Freitag, der 3. Februar 2023. Es ist Regenwetter in Berlin. Ja. Wir sitzen im warmen, aber nicht allzu warmen Phonodrom. Es geht. Und haben hier vier Flaschen auf dem Tisch stehen. Genau. Wir haben ja in der letzten Folge über Kaminwein gesprochen und der Winter ist noch nicht vorbei und ich habe hier so ein bisschen rumgeschaut, habe noch weitere Winterweine gefunden, denn wir haben im letzten Jahr keine Winterweinfolge gemacht. Ja. Die Weine sind alle übrig noch. Jetzt ist natürlich das Problem, also die sind möglicherweise nicht im gleichen Jahrgang lieferbar, sondern oft erst im Nachfolgejahrgang. Also so genau mittrinken kann man diesmal vielleicht nicht. Allerdings habe ich tatsächlich auch bei der BASF noch einen gefunden. Also es geht unter Umständen. Also man muss halt ein bisschen schauen. Aber eigentlich sind das oft die Winterweine des vergangenen Jahres. Und zwar aus unseren Genusspaketen. Also insbesondere dem BASF-Exklusivpaket, wo natürlich auch Weine drin sind, die man bei der BASF so kaufen kann, das beim Weinkeller der BASF. Genau, die haben einen schönen Weinshop. Also man kann auch, wenn man nicht in der Nähe ist, kann man auch online bestellen. Das ist auch immer so mein Go-To-Tipp für Leute, die sagen, oh, sie wollen mal Wein kaufen, wissen wir nicht wann, was. Ich würde das, also wir werden nicht gesponsert, ne? Hashtag Werbung und so, aber die BASF Weinkellerei hat auch eine schöne Kuration auf der Homepage. Das heißt, da findet man sich auch zurecht, wenn man jetzt nicht unbedingt der große Weinkenner ist und kann sich dann ganz gut, glaube ich, da orientieren. Da gibt es auch schöne Pakete zum Probieren und so. Das ist schon gut gemacht. Ja, ja. Ja, das ist wirklich schön und es ist ja auch einer der größten Weinkeller in Deutschland und von daher kann man da schon mal auch sagen, ja, da ist man sicherlich nicht in schlechten Händen, aber es gibt natürlich viele andere Anbieter, die auch guten Wein haben. Genau, die haben auch mittlerweile mehr als Wein, das muss man auch dazu sagen. Es heißt zwar noch weinkellerei.shop.bsf.de, aber die haben mittlerweile auch andere Spezialitäten. Sie haben auch Olivenöle und Essige und alkoholfrei auch eine ganz große Sektion mittlerweile. Dementsprechend kann man auch Freunde, die was anderes suchen, jetzt außer der reine klassische Wein, da fündig werden, aber natürlich schon der Fokus ist Wein. Ja. Ja. Und was wir jetzt ausgesucht haben für diesmal ist auch so ein bisschen so die kleine Europatour. Wir haben einen italienischen Wein dabei, den wir ja das letzte Mal noch nicht hatten. Wir hatten ja das letzte Mal über Kaminweine gesprochen und da fehlte mir eigentlich schon so ein bisschen auch was Italienisches, weil in Italien ja auch schwere Rotweine produziert werden. Ja. Insbesondere auch in der Toskana. Und da haben wir diesmal was. Auch was, glaube ich, Ausgezeichnetes. Dann haben wir zwei französische Weine, einen aus dem Cahors. Das Gebiet von Cahors halte ich ohnehin für unterschätzt. Ich glaube, da kommen inzwischen die besten französischen Weine her, weil einfach durch den Klimawandel das die Gegend in Cahors besser dasteht als Bordeaux, wo alles austrocknet. Wir haben aber dann auch einen Bordeaux, da bin ich gespannt, der hat auch einen Preis gewonnen. Also das dürfte was Besonderes sein. Und zum Schluss haben wir einen Rioja-Wein, und zwar wieder von Igor Henugarte, ja, den habt ihr von dem wir das letzte Mal schon Wein hatten. Da hatte ich ja auch noch eine Empfehlung ausgesprochen, wenn man mal in Vitoria ist, wo man da noch hingehen kann. Und ja, und irgendwie kauft da BASF gerne ein. Und aus diesem Grund haben wir da schon wieder einen Wein von dort, der auch sehr interessant zu sein verspricht. Und, aus verschiedenen Gründen, die wir dann noch erörtern werden. Das heißt, heute 4 Rotweine, ja. Alkoholwarnung. Wir trinken heute Alkohol in kleinen Mengen. Aber diese Rotweine sind natürlich alle sehr schwer. Die sind alle bei 13,5-14%. Also natürlich auch sehr alkoholisch. Ich musste mich gerade eben schon mal tunen, weil natürlich, wenn so einen schweren Rotwein trinkt, dann kann das unter Umständen auch einem die Augen zuziehen oder die Augenlider runterziehen. Jetzt habe ich gerade noch mal einen Espresso mir gegönnt und mit ordentlich Wasser nachgetrunken. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall jetzt auch geschmacksmäßig wieder vorbereitet sein für diese Rotwein-Auswahl. Ja. Ja, und dann haben wir ja hier auch, du hast so polnische Spezialitäten mitgebracht. Hier exklusive Würstchen, Paluszki, genau. Chili. Ja, da bin ich gespannt. Ja, kann man zwischendurch zu neutralisieren nehmen und hier ist auch noch so Rindfleisch. Genau, Würstchen. Das ist die To-Go-Packung quasi für den Snack für unterwegs. Mhm. Und das andere ist quasi normale Standard. Go drauf. Ja. Und ich bin gespannt, die haben sie ja sehr geschmeckt, gell? Ich habe wieder hier das Lager ein bisschen wieder aufgefüllt. Ja, ich fand die ganz lecker. Das ist, die gibt es übrigens in Deutschland auch. Ja? Also die sind, gibt es sogar bei den Discountern, allerdings heißen die dann anders. Okay. Aber ich habe gesehen, dass es genau der gleiche, die gleiche Verpackung ist, nur anders, also Deutsch dann bedruckt. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ja, die gibt es hier. Auch alle Sorten? Das weiß ich jetzt nicht. Also es gibt verschiedene Sorten. Also Chili habe ich gesehen, Klassik habe ich gesehen und noch eine dritte Sorte, meine ich. Die waren in so einem Ständer. Mhm. Und ja, ich hätte sie fotografieren sollen, da hätten wir es direkt vergleichen können. Das nächste Mal. Ja. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Ja, wir haben die Flaschen schon mal geöffnet. Ja, damit der Wein atmen kann. Das muss man bei Rotwein machen. Wir hatten ja das letzte Mal so ein kleines Malheur mit dem Flaschenöffner, mit dem Korkenzieher beziehungsweise. Ja, haben wir jetzt ersetzt gegen ein gutes Modell und ein nicht so gutes Modell. Das nicht so gute Modell werden wir, glaube ich, aussortieren gegen ein besseres. Und das andere ist gerade am Laden. Das heißt, wir haben einmal ein klassisches Kellnerbesteck bestellt und einen modernen Korkenzieher, der ist elektronisch, genau. Und genau, wir müssen noch überlegen. Der lädt noch, ja. Der, genau. USB-Kabel. Aber wir haben alle Flaschen offen und schon ein bisschen atmen lassen. Ich bin gespannt. Ja, dann fang doch mal an. Der steht gerade bei dir, der Rosso di Montepulciano. Rosso di Montepulciano, also aus der Toskana. Montepulciano ist ein kleiner Ort, der ebenfalls eine lange Geschichte hat, eben auch in Zusammenhang mit Siena, denn Montepulciano war dann immer auf der Seite der Senesen in den Kriegen, die da geführt wurden in der Toskana mit Florenz und so. Und dort wurde eigentlich Siena mit Wein versorgt. Und dann gibt es noch einen anderen Ort, Montalcino, und die haben sehr ähnliche Weine. Es gibt nämlich eine Rosso di Montepulciano und eine Rosso di Montalcino. Und dann haben sie auch noch jeweils eine Edelsorte, der in Montalcino heißt Brunello di Montalcino und der in Montepulciano heißt Nobile di Montepulciano. Mhm. Und beide sind so ein bisschen sehr teuer, finde ich. Während die Rosso, also die Rossi, eben doch recht preiswert sind. Und wenn man die ein bisschen lagert, wären die auch sehr schön. Okay. Also ich glaube, dass da muss man nicht unbedingt den Brunello oder den Vino Nobile nehmen. Also auch der normale tut's. Und der hat ja jetzt auch schon gelagert. Von welchem Jahr ist der? Der ist aus dem Jahre 2019. 2019, ja. Und die sagen, dass er innerhalb von 5 bis 8 Jahren, also 5 bis 8 Jahre die ideale Trinktemperatur, die Trinkreife haben sollte. Na gut, und dann jetzt bei 4 Jahren, genau. Noch nicht so ganz, so könnte noch ein bisschen liegen vielleicht. Na, schauen wir, wie er schmeckt. Und scheinbar ist es ein sehr, sehr verfügbarer Wein, ich nenne es mal so. Weil bevor ich zur Homepage gekommen bin, in der Suchmaschine meines geringsten Missvertrauens, gab es bestimmt 28 Seiten vorher irgendwelche Weinshops, die diesen Wein auch listen. Also scheinbar ist es wohl ein sehr gängiges Produkt, also auch sehr beliebt. Also auch die unterschiedlichsten Weinhändler, die den quasi gelistet haben. Das war schon sehr erstaunlich, weil bei den anderen Seiten, die ich recherchiert habe von den anderen Weinen, war es nicht so, als mir extrem aufgefallen, dass da eine große Präsenz ist in den Suchmaschinen zu diesem Wein, also zum Kauf. Ja, wir haben noch gar nicht verraten, wer es ist. Also es ist der sogenannte Poliziano. Poliziano, das erinnert an die Polizei. Mhm. Poliziano könnte der Polizist sein, ist aber der Name einer Familie in Montepulciano. Mhm. Und besteht aus 80% Sauvignon und aus 20% Merlot. Von der Farbe her merkt man den Merlot-Touch, das so relativ dunkel ist, gell? So ein bisschen fast so richtig reife, dunkle Kirsche. Und den Sauvignon mag ich, merke ich in der Nase. Mhm. Und der Merlot ist relativ dezent. Also ist 80 zu 20 natürlich auch, klingt das auch auf der Datenbank relativ dezent. Mhm. Aber wir schauen mal, wir nehmen mal einen Schluck. Also, ja. Oh ja. Oh, aber krass alkoholisch, ne? Ja. Finde ich schon. Ja, also noch was zu Poliziano. Das ist zwar ein Familienname, aber das ist nicht der Familienname des Winzers. Der heißt Carletti, wie ich jetzt herausgefunden habe. Aber es geht um einen Humanisten aus dem 15. Jahrhundert. Aus dem späten 15. Jahrhundert, Angelo Poliziano. Mhm. Auf den berufen die sich. Das ist irgendwie möglicherweise ein Vorfahre oder auch überhaupt nur die wichtigste Person und der wichtigste Sohn von Montepulciano. Und der heißt Poliziano oder hat sich Poliziano genannt, weil er abgeleitet aus dem Geburtsnamen, aus Montepulciano. Ah, okay. Das ist nämlich lateinisch Mons Politianus. Okay. Daraus der Name Poliziano. Mhm. Und das Konterfei ist auch abgebildet auf der Flasche. Also von diesem berühmten Humanisten, Dichter Angelo Poliziano. Ja. Ich finde es sehr tanninlastig, oder? Mhm. Finde ich auch. Wundert mich eigentlich, denn sehr stark, also sehr, sehr stark. Die Gerbstoffe schmeckt man sehr. Denn eigentlich kommt das Tannin ja dann insbesondere zum Vorschein, wenn es harte Winter gibt. Mhm. Jetzt ist das hügelig in der Toskana, aber auch dank des Klimawandels so richtig hart sind die Winter da nicht. Also ich weiß, das ist eigene Anschauung. Also erstaunlich eigentlich. Aber sehr, ich überlege gerade, ist der fruchtig? Ja, der ist fruchtig. Der ist fruchtig, so ein bisschen herb, aber fruchtig. Ja, so ein bisschen Brombeere, gell? Das ist so als Frucht so, die da so ein bisschen, oder wirklich eine richtig reife Pflaume, so ein bisschen in der Richtung kommt es. Aber ich finde dieser tanninhaltige Geschmack, der auch die ganze Zeit präsent ist, finde ich zu aufdringlich. Der ist nachhaltig, der Geschmack. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein Wein, den man schnell trinkt und dann ist es vorbei. Das ist wirklich ein Sipping-Wein. Das ist ein Wein, der anhält im Mund. Und das ist natürlich dann möglicherweise schwierig, ja. Ja. Der macht auch im Mund so ein leichtes, wie soll ich sagen, so ein leichtes Gefühl von so ein bisschen so bisschen so Watte, ne? Merkst du das? So ein bisschen im Mundraum ist es so ein bisschen, wie beschreibe ich das denn? Watte? Also durch den Tannin merkt man natürlich auf der Zunge das relativ stark, aber auch in den Backen merke ich das relativ stark. Das setzt sich so schön ab und dann fühlt sich das so ein bisschen, ist nicht so richtig rau, aber auch nicht so richtig fluffig, sondern so ein bisschen, ich kann es jetzt gerade schlecht beschreiben. Ja. Aber er ist schon sehr intensiv. Wie viel Prozent hat denn der? 14%, okay. Also schon auch eher, eigentlich gar nicht so viel. Ne? Das ist, ja, doch, 14% ist schon. Prozent, aber schon sehr intensiv. War der in Holz? Weißt du das? Ja, ich glaube, der war ein bisschen in Holz. Also vom Geschmack her, würde ich das sagen. Der hätte ich jetzt auch gesagt. Also, das, also ich denke, der war ein bisschen im Holz. Das konnte ich hier leider hier nicht herausfinden. Guck mal, ich hab das Datenblatt verlinkt. Ach ja. Ist aber nur in Italienisch. Guck mal, das ist die Zeilennummer. Ich habe schon gefunden, das 46. Datenblatt. Ich muss das mal gucken. Mhm. Was sagt denn das Datenblatt? Was sagt er? Ah ja. Also sie nehmen die Trauben für den Vino Nobile, die werden sozusagen deklassiert und dann macht man da den Rosso di Montepulciano raus. Aber sie sagen hier, dass sie hier nochmal besonders die Trauben ausgewählt haben, mhm. Also besonders körperhaltige werden da ausgewählt. Mhm. Und sie werden etwas früher, eine Woche vor der Ernte für den Nobile geerntet. Mhm. Und ja, es ist es besteht aus Sangiovese und der Sangiovese wird nicht in im Holz ausgebaut, sondern in Zementfässern. Mhm. Und der Merlot-Anteil wird in Barrique ausgebaut. Darum, das ist dann, kommt durch den Merlot, dieser Barrique-Geschmack. Okay. Dadurch soll es halt diesen gleichzeitig eben diese Weichheit haben, mhm, und aber auch noch die Frische durch den Sangiovese, mhm, der in Beton war. Mhm. Ja. Genau. Ich finde so als Sippingwein ganz gut. Eine Flasche davon könnte ich nicht trinken. Mhm. Definitiv nicht. Mal so zum Sippen. Ja. Ist der gut. Ich überlege gerade Essensbegleiter. Eher nicht. Der ist zu stark. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, wenn du anschließend eine Käseplatte irgendwie hast, dann kann man den vielleicht dazu servieren. Ja, ich glaube, so Käseplatte würde der passen. Oder zu sehr pikanten asiatischen Gerichten. Mhm. Könnte er auch ganz gut passen. Ja, das stimmt. Aber sonst wird es, glaube ich, schwierig. Wüsste ich nicht, wie, was, wo. Ja, das stimmt. Da ist mehr was für, also ich glaube, eine Käseplatte, damit ist man gut bedient. Ich glaube, das würde dann auch diese besondere Charakteristik, diese Kombination aus Frische und Holz ganz gut zum Tragen bringen. Mhm. Ja, also typischer Käseplatte-Wein. Ja. Ja. Gut, sollen wir zum nächsten gehen? Kommen wir doch zum nächsten. Der nächste sollte dann doch komplexer sein. Ich habe es ja extra gespannt. Ort, ich bin gespannt. Der nächste ist jetzt der Cahors. Château La, also nein, nicht Château La Grisette, doch, da kommt er her. Er heißt Cadran de Grisette. Eigentlich auf der Flasche Grisette geschrieben, also ohne Akzent auf dem E. Aber ich habe ein bisschen philologische Forschung getrieben. Ja. Da wo es herkommt, ist das Le Château La Grisette in einem geschrieben. Mhm. Also La ist ja eigentlich der Artikel, aber ist dann in einem geschrieben, La Grisette. Cadran de Grisette heißt eben Sonnenuhr. Cadran ist die Sonnenuhr, ist auch drauf abgebildet. Ja, das sieht man. Die ja. Sonnenuhr von Grisette. Mhm. Grisette ist ein Ortsname. Mhm. Ich habe leider nicht mehr über den Ortsnamen herausgefunden, außer dass es eben der Ortsname des gleichnamigen Chateaus ist. Also so ein kleiner, also eigentlich eben das Haus auf einem Weingut, das, die sind in Bordeaux immer so wie so kleine Burgen gebaut. Mhm. Das ist so der Bordeaux-Stil, aber wir sind ja hier im Cahors, also ist aber dann auch so gemacht. Also es gibt da eben dieses Weingut Château, ist das Weingut, und La Grisette. Und dieses Schloss, das Zentrum des Weinguts darstellt, das ist halt aufwendig renoviert worden von einem Kunstliebhaber, der dort eben auch illustre Gäste regelmäßig einlädt. Oh, und ja. Aha, und dann Dinge tut. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sich auch die illustrigen Gäste in dem in dem Geschmack des Weines auch widerspiegeln. Ja, also ich kann noch dazu sagen, steht auch Malbec drauf. Ja. Oh, siehst du? Ich kann es ganz gerade nicht sehen. Ja, ich kann es gerade sehen, ja. Denn die Weine von Cahors sind, müssen alle Malbec enthalten. Okay. Und das ist sogar ein reiner Malbec, glaube ich. Genau, wird ja häufig auch benutzt als Cuvée Malbec hinzuzufügen. Ist ja Frankreich, in Europa, glaube ich, eins der größten Anbaugebiete mit Malbec. Und dann, glaube ich, aber Südamerika, das ist Argentinien. Genau, ich wollte gerade sagen, Argentinien ist quasi so Argentinien ist der, klassische, der klassische Malbec-Anbaugebiet in Argentinien. Das ist wirklich sehr, sehr groß. Ich bin mal gespannt. Ja. In der Farbe her auch sehr, sehr, sehr dunkel. Ja. In der Nase riecht er nicht so intensiv wie der andere. Sehr zurückhaltend. Und im Geschmack? Auch wieder beerig. Oh, aber sehr schnell abklingend. Ja, der klingt relativ schnell ab, das stimmt. Der ist nicht nachhaltig, aber dafür sehr sanft. Ein bisschen schon, aber sanft ist er. Sanft ist er. Es schmeckt eigentlich wie so ein typischer französischer Wein. Relativ, also wenn man den trinkt, nicht genau weiß, weiß man aber sofort, das könnte ein französischer Wein sein. Und für Tannin sehr zurückhaltend. Also ist nicht so. Zurückhaltend, ja, gerade im Vergleich zu dem Veganer. Nicht so stark. Aber ich finde null nachhaltig. Dann trinkst du einen Schluck und dann. Musst du wieder trinken, ja. Ja. Ist er weg? Ja. Also nachhaltig null. Und dann musst du wieder einen Schluck nehmen. Ja. Also kann man auch mal mehr als ein Glas trinken, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das wie ist viel, auch. Wie viel Alkohol hat er denn? Ich wollte gerade gucken. Der hatte 13%. Naja, immerhin. Okay. Also so viel kann man da nicht trinken. Aber ich könnte mir den als besseren Essensbegleiter vorstellen. Mhm. Dadurch, dass er halt nicht so stark nachwirkt, ja, ich glaub, passt er ganz gut. 2016. Auch 2016, genau. Mhm. Und der ist wohl auch noch zu haben bei, bei BASF Exklusiv. BASF Exklusiv, genau. Das ist noch da kein Problem. Zu was kann ich mir vorstellen? Ich kann mir vorstellen zu einer gebackenen oder gegrillten Entenbrust. Mhm. Also doch schon ein bisschen was Deftigeres an Essen. Ich könnte mir den nicht vorstellen zum Steak, auf gar keinen Fall, aber so Ente. Vielleicht auch irgendwas in die Wildrichtung. Mhm. Das könnte ich mir ganz gut damit vorstellen. Aber ja, ich finde ihn eigentlich ganz gut. Also ich finde ihn auch ganz gut. Ich bin überrascht. Also, na klar, ist immer ein Geheimtipp. Und wie gesagt, erinnert mich an meine Zeit als Student in Frankreich, weil das damals ja noch, mit Wein zugeschüttet wurde, das war sozusagen im Preis inbegriffen. Ja. Und da habe ich auch hin und wieder mal, immer so kleine Fläschchen sind das dann in der Mensa, immer auch mal ein kleines Fläschchen genommen, weil ich dachte, das ist ja eh bezahlt. Ja. Und der schmeckte dann meistens so. Er kam nun auch meistens aus dem Cahors, weil ich ja in Toulouse studiert habe und dann ist das nicht weit. Das ist praktisch das nächste Weinbaugebiet. Mhm. Und da haben die Studentenwerk in Toulouse hat das dann im großen Stil eingekauft. Ja. Und der schmeckte so, ja. Mhm. Sehr typischer französischer Wein. Ich kann mir vorstellen, dass der auch bei der französischen Armee ausgeschenkt wird. Genau, ja. Ja, so ein Standard. Mhm. So ein einfach. Ja. Ganz gut. Also ich muss sagen. Ja, ich kann wirklich sagen, den kann man gut trinken. Kann man gut trinken, ja, definitiv. Der ist, glaube ich, auch nicht teuer. Also ich habe mich jetzt nicht nach dem Preis geguckt, aber das könnte man schnell. Ich habe jetzt einen Durchschnittspreis gesehen von 7,50 Euro. Also ein ganz günstiger Preis und dafür eigentlich noch ein guter Wein. Ja, definitiv. Also das ist jetzt nicht, wo sagen wir so, oh mein Gott. Und den könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen liegen lassen, obwohl er jetzt gerade, also muss man schon sagen, 2016, das ist eigentlich der Wein zum Jetzt trinken. Ja, definitiv, also, ja. Man sagt ja immer so 5 Jahre und dann trinken und jetzt sind es fast 7. Also das ist genau richtig. Ja, finde ich auch. Jetzt esse ich mal hier so ein Würstchen. So, Neutralisierungswürstchen. Neutralisieren. Mit Chili hast du natürlich ein bisschen jetzt den scharfen Geschmack jetzt mitgenommen. Ne? Das ist nicht so scharf. Mhm. Da steht zwar Chili drauf, aber das ist sehr, wie soll ich sagen, dezent. Dezenter Chicken. Ja, Dann nehme ich auch hier nochmal, spüle ich nochmal das Glas aus. Mhm. Ich gehe dir mal was, nochmal ein bisschen Wasser holen. Ich habe nämlich mein Wasser schon aufgetrunken. Brauchst du noch was? Hier ist noch drin, das reicht das mal. Ja, heute ist das nicht mehr so. An französischen Universitäten, da gibt es zwar immer noch, also manchmal zumindest, Wein in den Mensen. Den muss man mal extra bezahlen. Und der ist jetzt auch nicht so ganz billig. Der ist zwar nicht unbedingt von der Qualität besser geworden, aber man will halt die Leute so ein bisschen vom Alkohol abhalten. Und das war früher überhaupt nicht der Fall. Also da gehörte wirklich der Rotwein. Da war es quasi üblich, gell? Dass man da was, ja, es war im Preis, wie gesagt. Man musste ja so ein Ticket kaufen für das Gesamtessen. Und da war eben ein Getränk mit dabei und Wasser, Leitungswasser war sowieso auf den Tischen. Mhm. Und konnte man also eine kleine Flasche Limo oder eine kleine Flasche Bier oder eine kleine Flasche Wein nehmen. Das ist nur 0,1, gell? Ja, das ist nur eine ganz kleine Flasche, aber Bier gab es nicht immer. Mhm. Denn Bier, die Franzosen sind so nicht so für Bier und da gibt es auch eine besondere Biersteuer. Mhm. Aber in Toulouse gab es, glaube ich, nie Bier. Mhm. Habe ich dann aber woanders, in Nordfrankreich immer gesehen. Dafür aber immer Wein. Mhm. Und zwar auch keine Auswahl. Also eine Sorte Rotwein. Ja. So. Wir sind wieder in Frankreich. Und jetzt sind wir in Bordeaux. Ja. Also wir haben jetzt einen Grand Vin de Château Moulin. Au Villard aus Fransac, auch von 2016. Da muss ich mal gucken. 14% jetzt. Und der hat den silbernen Preis 2019 der unabhängigen Winzer gewonnen. Und dieses Weingut gibt es seit 1812. Die haben auch so ein bisschen so ein auf alt getrimmtes Etikett, ja. Naja, aber eigentlich ist das Design modern. Mhm. Nur mit der Schrift so ein bisschen haben sie das anschließen wollen an das 19. Jahrhundert, der Schriftart. Ja, dann gucken wir doch mal. Fransac, wo genau das liegt. Ja, ist da eigentlich, hinten steht auch was drauf. Château Moulin au Villard, heißt das vollständig. Ein delikater Wein. Feminin soll der sein. Man trinkt ihn zwischen dem 4. und 8. Jahr. Das passt also wunderbar. Ja, haben wir noch gemacht. Jetzt. Und er besteht 82% aus Merlot, 12% Cabernet Franc, also blaufränkisch. Genau. Und 6% Cabernet Sauvignon. Also auch ganz typisch eigentlich in der Mischung. Ja, wird angebaut. Sehr dunkel. Der Boden dort ist auf Lehmkalk und Lehmsilizium. Ich ein bisschen schmunzeln müssen. Mal gerade gucken, wo Fransac liegt. Also durch Cayac, das ist der Ort, wo der letzte Wein war aus dem Kauer, bin ich sogar schon mal durchgegangen, weil ich am Lot, das ist der Fluss, entlang gefahren bin und ich wollte in die andere Richtung, habe die falsche Richtung genommen. Und dann bin ich tatsächlich immer durch Cayac durchgekommen. Fransac, weiß ich nicht, wo ich da mal war. Da ist, glaube ich, so eine Umgehungsstraße, wo ich mal im Stau stand. Also es könnte durchaus sein, dass ich da durchgekommen bin. Ja, nicht so der Autofahrer, aber wir mussten mit so kleinen Bussen fahren, weil wir für unsere Studenten da besonders günstig fahren wollten. Mhm. Und in der Tat, da ist die Autoroute 89. Also bin ich wahrscheinlich da auch schon durchgekommen. Kirche Saint-Martin, wie schön. Ja. Ronsac. Nibourne ist das Arrondissement, also Département Gironde, also ganz nah bei Bordeaux. Genau, das ist ein bisschen westlich von Bordeaux. Ja, da fährt man rum, also das ist genau diese Autobahn, wenn man um Bordeaux rumfahren will. Also da war ich doch schon mal da, interessant, wo man überall war. Und der Ort sieht also hier in der Wikipedia sehr schön aus, mit der Kirche und so. Müssten wir mal hin. Wenn der Wein noch schmeckt, dann kann man ja gleich mal probieren. Gucken wir mal. Bin gespannt, was du dazu sagst. Also auch erstmal sehr, sehr tiefrot. Franz Zack ist übrigens von Karl dem Großen gegründet worden. Hm. Sehr, sehr rot. Das ist der dunkelste Wein, ja, den jetzt hier haben. Hm. Geschmacklich etwas leichter als alle Dato. Ja, sei es feminin. Ja, steht ja auf der Beschreibung. Etwas leichter. Aber auch kein Abgang, also nicht nachhaltig. Und auf der Zunge sehr beerig. Also es ist wirklich sehr. Sehr beerig, ja. Ja. Ja. Ausgesprochen beerig. Und dieses Beerige und dieses, was die hier feminin nennen, was ich jetzt so ein bisschen komisch finde, also diese Leichtigkeit, das macht es eigentlich untypisch für Bordeaux. Ja, normalerweise sind sie etwas schwerer und etwas kantiger. Das ist ja auch ein 14% Wein. Ja, genau. Das ist also auch alkoholisch schwer, nur vom Geschmack her hat der so eine gewisse Leichtigkeit. Ja. Also er macht so ein bisschen so nach eigentlich eher so diesen sommerlichen Rotwein aus. Ne? Ja, aber war ja bei unserem Winterpaket, ja. Aber ich meine so vom Geschmack und vom Trinken her macht es eher so, das ist eigentlich ein Rotwein für den Sommerabend auf der Terrasse. Nach dem Essen zu sagen, komm, ich trinke noch ein Glas Rotwein und nehme noch ein Stück dunkle Schokolade zu mir, dann ist das so eine Kombination, die ich mir hier sehr gut vorstellen kann. Aber er ist eben doch nach dem Essen, da der ja nicht so nachhaltig ist, weiß ich nicht, es ist glaube ich kein Kaminwein. Also auch ein Terrassenwein, ja. Also für nach dem Essen. Denn da möchte man doch eigentlich so ein bisschen. Was etwas länger ist? Ja. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, auch so zu diesem, was die Franzosen auch so als Vorspeise essen, Charcuterie, also so Aufschnitt. So ein bisschen so eine Wurstplatte halt. Ja, ja. Dazu würde der gut passen. Finde ich. Also für heftiges Fleisch ist er nichts. Nee, aber wie gesagt, für mich war es jetzt im Kopf eher so abends und ein Stück dunkle Schokolade dazu würde ich da mal konsumieren. Ja, kann man vielleicht machen. Also kann man vielleicht machen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Wir haben ja dunkle Schokolade da. Wir probieren das gleich nochmal aus. Probieren das. Okay. Trinken erst den anderen und dann kommen wir mal drauf zurück. Ja. Und du hast gesagt, so eine Wurstplatte wäre dafür okay. Gut, ja, ich habe keine Wurst. Genau, du hast ja. Finde ich gut. Vielleicht bin ich ja beeinflusst jetzt, weil ich vorher... Das, aber ich finde ihn gut. Also ich muss sagen, sehr gut. Aber ich finde vor allen Dingen diese Beerentöne da drin. Ja, ist gut. Also ist wirklich. Das wirkt sehr authentisch. Ja. Also das ist ein fruchtiger Wein, eigentlich schön. Das ist eigentlich so, wie ich ihn mag. Und wie ich eigentlich ihn aus Bordeaux gar nicht erwartet hätte. Ja, normalerweise genau. Das ist ein bisschen anders wie die typischen Bordeaux-Weine. Ja. Ja, ja. Preislich so etwa um die 9 Euro. Ich habe gerade mal geguckt, so Pi mal Daumen. Das auch total okay ist. Total okay. Für einen Bordeaux, direkt aus Bordeaux, also das ist ja das Weingebiet, was eben auch so heißt. Ja. Das ist schon. Das ist schon toll. Hier gibt es ja diese Gebietskarte, so dann Fronsac. Fronsac ist Nummer 12. Fronsac, da ist es. Ja, das ist tatsächlich umgeben von Bordeaux und Bordeaux Supérieur, also wirklich das klassische Bordeaux-Gebiet. Direkt bei Nibourne. Also schon im nördlich, also nicht Entre du Mer, sondern nördlich. Ja. Finde ich gut. Wo die Dronne in die Dordogne fließt. Ja. Ja, wunderbar. Also schöne Sache, schöne Entdeckung. So, und jetzt kommen wir zu unserem Schwergewicht. Ja. Das ist jetzt der spanische Rioja Tempranillo. Okay. Nur Tempranillo, auch wirklich, ich mal kurz ausspülen, wirklich untypisch. Warte, ich muss mal kurz hier. Denn es wird ja oft, werden ja Cuvée-Weine auch im Rioja gemacht. Mhm. Und das ist jetzt reiner Tempranillo. Sehr dunkel. Ja, das stimmt. Jahrgang? In den 2017, Entschuldigung. Ja, in der Nase sehr fruchtig. 14% hat er. Sehr fruchtig in der Nase. Bin mal gespannt, was du zum Geschmack sagst und wie du ihn findest. Ah. Auch sehr fruchtig. Mhm. aber milder als der Fronsac, den wir gerade hatten. Mhm. Und auch ein bisschen nachhaltiger. Auch nicht viel nachhaltiger. Ja. Auch schwer zu sagen, zu was ich den essen. Also so hier würde ich eher Richtung vom Geschmack in Richtung Pflaume. Ja, es gehen. Ist Pflaume, es ist Cranberry ist so ein bisschen. Ja, Cranberry, so, das stimmt, ja. So ins Gefühl kommt. Der ist aber zum Schluss, also im Drinks ist er, finde ich, sehr, sehr nach bärig. Und zum Schluss kommt da so eine leichte, feine Alkoholnote zum Schluss. Der ist viel Weinstein hier. Wir haben den ersten Schluck genommen und ist ganz voll mit Weinstein. Nee, ich gar nicht. Nee, ich bei mir gar nicht. Ist aber richtig Weinstein. Ich habe extra geguckt, was das ist. Ja. Interessant. Mhm. Also ein ganz interessanter Wein. Guarenta, deshalb der Winzer, also sind ja mehrere Generationen, aber der Senior Chef von Eguren Ugarte, ich glaube Victorino heißt er, der hat diesen Wein wohl kreiert, obwohl man da ja nicht viel kreieren kann, also gut, natürlich durch den Ausbau, aber es ist ja kein Cuvée. Und er hat drei verschiedene Optionen. Er selber ist wohl schon 80. Mhm. Und dann hat er einen, die Premium-Sorte, die nennt er Ocenta, also 80. Okay. Weil er eben 80 ist und dann eben in Erinnerung an seine früheren Jahre, Lebensphasen, ja, hat er einen, der heißt Quarenta und einen, der heißt Cinquenta. Finquenta. Ja, genau. Also 40 und 50. Mhm. Und der Quarenta sagt eben, dass über den sagt er, das sei ein Wein, der das noch Jugendliche mit der Erfahrung, der Lebenserfahrung verbindet. Mhm. Willst du zustimmen als Betroffener? Als Betroffener. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ja, du. aber ich finde ihn auch sehr gut. Also der schmeckt mir gut. Ich guck nochmal. Das stimmt. Bitte. 13%? Nee, 14%. Mhm. Ja, okay, 14%. Ja, ich glaube, das stimmt. Der ist hat auf der einen Seite so ein bisschen milde. Ja. Und auf der anderen eben auch doch diese Fruchtnoten. Ja, genau. Also finde ich auch. Also gerade zum Schluss kommt diese Milde raus und am Anfang ist er sehr, sehr fruchtig. Sehr angenehm. Mhm. Ja. Also kann man sehr gut trinken. Doch, ja. Das ist auch. Zu was würdest du denn trinken? Schwer zu sagen. Also so richtig so ein Steak. Nee. Weiß ich nicht. Dafür ist er mir zu mild. Ja, genau. Aber sonst kann ich mir den schon zum Fleisch vorstellen. So ein geschnetzeltes oder sowas. Mhm. Kann man schon auch. Und der würde mehr als die anderen vielleicht sogar zu asiatisch passen. Ja. Passen. Mhm. Was sagst du? Ich hatte kurz überlegt, zu was würde ich machen. Ich hatte, so würde jetzt ganz gut passen, ich hatte so Schweinefilet angebraten. Mhm. Ja, ja. Hatte ich gedacht, so, weil du sagst, das Geschnetzelt, das geht ja so in die Richtung. Mhm. Was ich mir auch gut vorstellen könnte, ist asiatisch, ja, Reisgerichte hatte ich so im Kopf. Reisgerichte, also so genau. Reisgerichte. Ist ja asiatisch, ist ja meistens Reisgerichte. Auch so diese gebratenen Reisgerichte, weißt du, wo du so ein bisschen. Mhm. Also hier Steer or Fried Rice und dann oben drauf mit so einer Hähnchenbrust oder irgend sowas in der Richtung, könnte ich mir den sehr gut als Kombination vorstellen. Denke ich auch. Ja, das ist eine gute Überlegung. Das kann man machen. Ja, muss ich mal machen. Ich mache ja immer gerne Risi Bisi. Also Reis mit Erbsen. Und das kann man dann auch mal so ein bisschen anbraten noch. Genau, ein bisschen Sojasauce dazu, ein paar asiatische Gewürze. Ja. Und dann kannst du den ganz gut dazu trinken. Mhm. Ich glaube, der würde aber auch zu Gulasch oder so passen. Nee, glaube ich nicht. Das ist kein Gulaschwein. Ich hatte auch am Anfang überlegt, so, ist das ein Gulaschwein? Nee, für mich ist es kein Gulaschwein. Kein Gulaschwein? Mhm. Ja. Naja, gut. Muss man dann sehen. Genau, probieren, ausprobieren, schmecken. Und dann kann ja jeder sein Pairing für sich finden, wo er denkt, okay, das könnte ganz gut passen. Ja. Ja, da haben wir doch eine schöne... Schönes Potpourri, genau, ja. Als vor allen Dingen doch sehr unterschiedlich auch. Ja, welchen fandst du jetzt am besten? Oh, schwer zu sagen. Also ich würde fast sagen, weil er mich am meisten überrascht hat, wo mir das jetzt peinlich ist, der Bordeaux. Ist mir deshalb peinlich, weil ich das letzte Mal auch schon den Bordeaux so gut fand. Ich ja eigentlich sonst nicht so der Bordeaux-Trinker bin. Aber auch der Kauer, sehr gut. Also der Kauer und der Bordeaux, die haben mich schwer beeindruckt. Der Poliziano, muss ich ganz ehrlich sagen, bin eigentlich sonst für italienische Weine, auch gerade aus der Gegend. Aber der war relativ flach. Der war sehr flach, fand ich. Fand ich auch. Der Malbec ist ganz klassisch, da ist jetzt sehr unspektakulär, ist quasi so guter Standard, fand ich. Und dann die letzten beiden, der Spanier fand ich sehr gut. Ist auch, also ein Top-Wein. Top-Wein, aber jetzt würde ich sagen, ich fand den Bordeaux besser, auch interessanter. Aber und also ich würde den Spanier dann auch erst, weil ich auch den K.O. sehr gut fand, würde den Spanier fast an die dritte Stelle setzen, obwohl der auch gut ist. Also wir sind da in einer guten, also ich denke, diese drei, der Spanier und die beiden Franzosen sind Top-Weine. Und der Poliziano fällt ein bisschen ab. Ja, finde ich auch. Also im direkten Vergleich fällt er ab. Finde ich jetzt auch von den vier wirklich der auch mit Abstand, muss ich sagen, der unspektakulärste. Also der ist einfach nur tanninhaltig und alkoholhaltig. Ja, ja. Für mich so ein typischer alter Herrenwein. Das ist so für mich, ja, wenn die Geschmacksknospen nicht mehr so arg aktiv sind, dann brauchst du irgendwas, was da in deinem Mund so ein bisschen eine Geschmacksexplosion erzeugt und es ist quasi so ein Wein dafür. Tja, weiß ich nicht, alter Herrenwein. Dann brauchst du eigentlich für die Altherren brauchst du eigentlich ein bisschen mehr, weil die Geschmackslasten nicht mehr so. Darum sage ich ja, der ist ja so eine Tanninbombe. Ja, klar, Tanninbombe, genau. Ja, aber sonst ist der nicht so, hat der nicht so viel Geschmack. Der ist ja auch sehr flach und sofort weg. Also, das sind die anderen geschmacklich intensive. Ja, das stimmt. Gut, dann sind wir, glaube ich, auch ein schöner durch, Querschnitt. Ne? Genau. Also, wie gesagt, kann man empfehlen. Und ich finde, also gerade so Frankreich hat dann abseits von den Top-Weinen auch noch Gutes zu bieten. Definitiv, ja. Auch Cahors kann man gut trinken. Also auch gerade in diesem mittleren Segment Geschichten. Ja, mittleren Segment, genau. Das lohnt sich, ja. Und Aiguré Nougaté ist ja offenbar allgegenwärtig. Fertig, ja, genau. Ja, das ist wirklich einfach zu kriegen. Ja, dann sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Vielen Dank fürs Bereitstellen der Weinemacher. Und ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.